1. Nachdem die Plad vorüber war, sprach Jahwe zu Mose und zu Elisa, dem Sohn des Priesters Aaron. 2. Befahl ihnen, die Gesamtzelder israelitischen Gemin zu erfassen und zwar Almana abis wanzig Jaren und Alter, die zum Kriegsdienst fahig wären, nakaren dueligen Geschlechten. 3. Mose und der Priester Elisa führten dies Musterung in den Steppen Moabs durch, nahe dem Jordan, gegenüber von Jericho. Fa, si zalten Almana abis wanzig Jaren und Alter, genor y Jahwe s Mose befohlen hat. Dies betraf die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren. 5. Reuben, Israels Erstgeborener, hat Folgenson, von denen die dueligen Geschlechter abstammten, Hanok, von dem die Hanokiter kamen, und Palu, von dem die Paluiter abstammten. 6. Des Weiteren gab es Hezron, von dem die Hezroniter abstammten, und Carmi, von dem die Carmiter kamen. 7. Dies waren die Geschlechter der Reubeniter, deren Gesamtzahl der gemusterten 43.730 Männer betrug. 8. Dyson Palace waren Eliab. 9. Eliabson waren Remuel, Dathin und Abiram. Dathin und Abiram waren Jean Ratscheren, die sich zusammen mit Korahs Gruppgegen Mose und Aaron auflenten, als dies Gruppgegen Jahwe rebelliert. 10. Daraufhin offnit die Erde ihren Mund und Verschlang sie soe Kora, waren die Übrige Gruppe von 250 Mannen durch Feuerverset Word, wodech sie zu einem warnenden Beispiel werden. 11. Die Son Koras Hinge Gen kamen bei diesem Erenis nicht ums Leben. 12. Die Geschlechter der Son Simeons waren von Remuel die Remuelite, von Jamin die Jaminite und von Jakin die Jakinite. 13. Ebenso gab es von Sarah die Sarahite und von Saul die Saulite. 14. Die Gesamtzahl der gemusterten Simeonite betrug 22.200 Männer. 15. Die Geschlechter der Son Gads waren von Zephon die Zephonite, von Haggi die Haggite und von Sunni die Sunnite. 16. Weiterhin gab es von Osni die Osnite und von Eri die Erita. 17. Soe von Ara die Aradite und von Areli die Arlita. 18. Die Gesamtzahl der gemusterten Son Gads belief sich auf 40.500 Männer. 19. Judas Son waren und Onan, dies bei den Starben Jedok im Land Canaan. 20. Die Geschlechter der Son Judas waren von Sela die Selenite, von Perez die Perezite und von Sarah die Sarahite. 21. Die Son des Perez waren Hezron, von dem die Hezronite abstammten, und Hamul, von dem die Hamulite kamen. 22. Die Gesamtzahl der gemusterten Jude betrug 76.500 Männer. 23. Die Geschlechter der Son Issachars waren von Tola die Talata und von Puwa die Panita. 24. Ebenso gab es von Jasub die Jasubita und von Simron die Simronite. 25. Die Gesamtzahl der gemusterten Issacharita belief sich auf 64.300 Männer. 26. Die Geschlechter der Son Sebulans waren von Seir die Seredite, von Elon die Elonite und von Jalil die Jalilite. 27. Die Gesamtzahl der gemusterten Sebulonite betrug 60.500 Männer. 28. Die Geschlechter der Son Josephs waren Manas und Ephraim. 29. Manasses Son waren Machir, von dem die Mashirita abstammten. Machias jugt Gilead, von dem Wiedrum die Gileadite kamen. 30. Gilead son waren, Jezer, von dem die Jesreiter abstammten, und Helek, von dem die Helekiter kamen. 31. Ebenso gab es von Azrael die Azraeliter und von Sichem die Sichemiter. 32. Soe von Semida die Semidata und von Hefer die Heferiter. 33. Zelophad, der Sohn Hefers, hat Cain son, Son dern or Schleslich Tochter, deren Namen Mala, Noah, Hogla, Milka und Thirza waren. 34. Die Gesamtzahl der gemusterten Manasseter betrug 52.700 Männer. 35. Die Geschlechter der Son Ephraims waren von Suthila die Suthelahiter, von Becher die Becherite und von Tahan die Tahanite. 36. Suthila's Son waren, Aaron, von dem die Aaronite abstammten. 37. Die Gesamtzahl gemusterten Ephraimiter belief sich auf 32.500 Männer. Dies waren die Geschlechter der Son Josephs. 38. Die Geschlechter der Son Benjamins waren von Bela die Belater, von Aspel die Aspeliter und von Ahiram die Ahiramiter. 39. Ebenso gab es von Supham die Sufamiter und von Hupham die Huffamiter. 40. Bela son waren Orden Naman, von Ord stampten die Arditer AB und von Naman die Namaniter. 41. Die Gesamtzahl der gemusterten Benjaminiter betrug 45.600 Männer. 42. Die Geschlechter der Son Dans waren, von Suam die Suhamiter. Dies waren die Geschlechter Dans, Jordnet nach ihren Familien. 43. Die Gesamtzahl aller gemusterten Suhamiter belief sich auf 64.400 Männer. 44. Die Geschlechter der Son Arses waren, von Jimna die Jimniter, von Jiswi die Jiswiter und von Bria die Breiter. 45. Von den Sonen Brias stammten die Hebriter von Heber und die Malkieliter von Malkiel AB. 46. Arses tochter Hiya Sarah. 47. Die Gesamtzahl der gemusterten Aserita betrug 53.400 Männer. 48. Die Geschlechter der Son Naphtalis waren, von Jarzil die Jarzilite und von Guni die Gunita. 49. Ebenso gab es von Jezer die Jezerite und von Silam die Silamite. 50. Dies waren die Geschlechter Naphtalis, Jordnet nach ihren Familien, und die Gesamtzahl der gemusterten betrug 45.400 Männer. 51. Die Gesamtzahl der gemusterten Israeliten belief sich auf 601.730 Männer. 52. Daraufhin sprach Jahweh zu Mose, 53. Das Land soll diesen Stammen als Erbesitz zugeteilt werden, und zwar im Verhältnis zur Anzahl ihrer Mitglieder. 54. Stamm imit weilen Mitgliedern sollen einen größeren Erbesitz erhalten, waren Stamm imit wenigen Mitgliedern einen kleineren Anteil bekommen. Jedem Stamm soll sein Erbesitz entsprechen der Anzahl seiner gemusterten Männer zugewiesen werden. 55. Denik soll die Verteilung des Lands durch das Los erfolgen, damit jeder Stamm seinen Besitz gemäß dem Namen seines Vaterlichen Geschlechts erhalt. 56. Somit wird der Erbesitz durch das Los zwischen den Stammen mit weilen und denen mit wenigen Mitgliedern verteilt. 57. Die gemusterten Leviten, Jordnet nach ihren Geschlechten, waren, von Gerson die Gersoniter, von Kahath die Kahathiter und von Merari die Merariter. 58. Dies waren die weiteren Geschlechter Levis, die Libniter, die Hebroniter, die Mahiliter, die Musiter und die Korahiter. Kahath's Ut Amram. 59. Amram's Frau war Jochibd, ein Tochter Levis, die in Ägypten geboren word. Sai Gabar Amram die Son Aaron und Mose soe deren Schwester Mirjam. 60. Aaron Worden Nadab, Abihu, Eliezer und Ithamar geboren. 61. Nadab und Abihu starben Jedok, weil Sai Jahweh ein unzulassiges Fuhropfer darbrachten. 62. Die Gesamtzahl der gemusterten Leviten, all männlichen Personen ab einem Monat, betrug 23.000. Sie werden nicht zusammen mit den anderen Israeliten gesalt, die ihnen kein Erbesitz unter den Israeliten zugewiesen word. 63. Die sind die Ergebnis der Musterung, die Mose und der Priester Eliezer unter den Israeliten in den Steppen Moabs, Jordan gegenüber Jericho, durchführten. 64. Unter den nun gemusterten befand sich Jedok niemand mehr von jenen, die Mose und der Priester Aaron zuvor in der Wu Sinai gesalt hatten. 65. Den Jahweh hat ihnen angekündigt, dass sie in der Wu sterben werden, folglich war niemand von ihnen übrig geblieben, außer Caleb, dem Sohn Jephuns, und Joah, dem Sohn Nuns.